wie sie im ersten Akt der Duse geglichen habe, im zweiten der Sarah Bernhardt, wie sie hier die Arme ausgebreitet, dort die Hände geöffnet, da den Kopf gewendet habe, dort in die Knie gesunken sei, wie ihre Augen. Moreau, ich werde sterben. Gehe es einem nicht durch und durch. Visconti für die Sterbeszene alle schauspielerische Genialität abverlangt habe und wie sie gestorben sei. Die großen Augen weit offen, blicklos ins Publikum starrend und wie diese toten Augen, als der Vorhang gefallen, immer noch weiter ins Leere gestarrt und wie Kult, sagt der Nüchterne, worauf ihm die Enthusiastin ein verzerrtes und verzerrendes Klangstück noch aufnötigt. Also Mailand 55, die Briefszene im zweiten Akt, da Violetta Valerie zum Liebesopfer überredet vom alten Germont, dem Geliebten in einem Brief vorzutäuschen, sich anschicke, sie sei seiner müde. Es gebe den kurzen Wortwechsel mit der Zofe, indessen sie schreibe und weine, betrete Alfredo die Szene. Es komme zu diesem glühenden, schmerz- und angstgejagten Duett, in welchem sie ihn beschwöre, sie zu lieben. Amami, Alfredo. Auf dem Höhepunkt breche der Klang der Aufnahme vollständig zusammen. Aber dann brenne sich die Stimme noch einmal durch das Chaos. Dammi tu forza, o cielo. Himmel, gib mir Kraft. Habe er gehört, wie sie dem O am Ende von cielo mit einem schnell nachgeschickten Atem dieses unnachahmliche kleine Beben gebe? Übrigens habe Ingeborg Bachmann in dieser Traviate zum ersten Mal die Callas gesehen. Thank you. immer lauerte in den Ekstasen die Lust auf den Absturz. Je höher die Callas auf den Wogen der Idolisierung gestiegen sei, berichtet Giolini, desto blutgieriger sei das Publikum in der Scala geworden. Bereit, zwar immer wieder sich niederwerfen zu lassen, aber lüstern zur selben Zeit, da sie ihre Siege auf herausfordernde Weise genoss, sie fertig zu machen, beim geringsten Zeichen der Schwäche. Der Zug von Sadomasochismus in der Beziehung zwischen Callas und Publikum. Circus Maximus. Idolisierung und Hass. Ogni spettacolo è stata una lotta, nonostante tutto. Weil Callas Singen immer ein Kampf war und ihre Auftritte immer erkämpfte Siege waren und sie musste sich immer durchsetzen, weil sie so radikal neu war auch in der Opernszene der 50er Jahre und also der Nachkriegszeit überhaupt. Man kannte ein so professionelles, unbedingtes Singen wie von ihr, glaube ich, von keinem anderen Sänger, in Jahrzehnten nicht. Es ist etwas Provozierendes in ihrem Gesang gewesen, etwas positiv Provozierendes. Und das natürlich, jeder der Spießbürger fühlt sich verletzt und schlägt zurück. Ihre durchdringende Gegenwart in jedem Ton, in jedem flüchtigen Augenblick. Es sei, sagt die Enthusiastin, ein unerhörter Anschlag gewesen auf die zurückgelehnte Behaglichkeit beim Konsumieren sogenannter Höhepunkte, auf die Trägheit des Hörens. Es ist immer gesagt worden, die Callas habe eigentlich keine schöne Stimme gehabt, aber einen großen Ausdruck gefunden. Dann möchte ich wissen, wie soll Schönheit definiert werden? Was Schönheit sei. Die Callas-Debatte. As for beauty, it is a matter of loving the my kind of voice or not. Some people say I have a beautiful voice, some people say I have not. It's a matter of opinion. Was also die Schönheit anlangt, manche mögen meine Stimme, andere nicht. Das ist Ansichtssache. That is also a matter of opinion. Streit um die sogenannte Schönheit von Anbeginn. Streit erstens um die berühmten Defekte des schieren Materials, die harten und überschärften Töne, die es geben konnte, besonders beim Registerwechsel von der Mittellage zur Höhe, das oft zu weite Vibrato auf gehaltenen hohen Noten, an schlechten Tagen ein Tremolo, das die Intonation dann unsicher scheinen ließ, den Ton nicht exakt fokussiert. Die manchmal mehr gewollten als gesungenen Spitzentöne, zunehmend gegen Ende des großen Jahrzehnts. Es besaßen andere Sängerinnen auf der Oberfläche der Stimme mehr Fülle und Samt. Von diesen sozusagen natürlichen Mängeln zu unterscheiden aber die Kunst, die Callas'sche Dramaturgie des Singens, die ebenfalls auf Unverständnis und Ablehnung stieß. Das bewusste Gegeneinanderspielen der Klangfarben, die sogenannt hässlichen Töne, die sie absichtsvoll einsetzt, um eine Situation zu erleuchten. Ihre konsequente Weigerung, den dramatischen Sinn von Text und Musik zu opfern für den Schönklang. Callas hat immer im rechten Moment schön geklungen. Und das, sagt die Enthusiastin, sei dann eine Schönheit gewesen, die da aus dem Kontrast geboren oder auch aus dem Sinn die Nervenhörer tatsächlich zittern mache. Keine einzige Note habe sie gesungen, die nicht gefüllt gewesen sei mit Sinn, Bezug, Affekt, Affekt im Klang, welcher das gerade Gegenteil sei von gestikulierender Affektiertheit. Auf unvergleichliche Weise habe sie, man müsse nur einmal Text mitlesen, das Wort geformt, mit einem Reichtum an Farben, Schattierungen, Intensitätsgraden, Modulationen, Akzenten. Wie niemand sonst habe sie ein Vokal zum Auflodern bringen und dann in einer hochgespannten Plötzlichkeit dieses Lodern anhalten, zurücknehmen können. Vor allem die Ambivalenz nämlich habe sie intuitiv erfasst, gerade in den Rollen, die vom Umschlagen der Gefühle lebten. Man habe im Gefühl eines Augenblicks so oft schon dessen Vergehen oder dessen Widerpart geahnt. Norma, Tosca, Gioconda. Eine Art Vorauswissen bloß in der Klangfarbe, in einer winzigen Veränderung des Vibratos, in der Art, wie der gerade verlassene Ton in der Luft nachschwinge. Das Problem liegt, glaube ich, darin, die meisten haben sich so sehr an den honigsüßen Wohllaut gewöhnt, dass sie gar nicht mehr zuhören können. Lady Macbeth, die Schlafwandelszene. Eine Folge von verstörenden Assoziationen, Visionen, Heimsuchungen, Geruch von Menschenblut, Gedankenflucht. Thank you. Sei es ein Wunder, fragt die Enthusiastin ihren Skeptiker, dass Callas ihre Panegyriker immer wieder außerhalb der konventionellen Opernszene finde, an ganz und gar unerwarteter Stelle. Triumphierend blättert sie ihm ein Heft von Sartres Zeitschrift Les Temps Modernes auf. 1959, René Leibowitz, Le Secret de la Callas, das Geheimnis der Callas. René Leibowitz, Dirigent, Komponist, Webernschüler, Prophet der Zwölftonmusik. Eine Rühmung sei es, die jeden Einwand gegen die Callasche Einzigartigkeit mit eleganter Eloquenz widerlege. Dennoch die Callas-Debatte. Ein Streit war, also der berühmte Streit Tebaldi und Callas, ja. Und ich habe das ja erlebt an der Scala, ich war da immer oben im vierten oder fünften Rang, wo dann in der Pause heftig diskutiert wurde und die einen für die Tebaldi, die anderen für die Callas. Ja, die Kriterien waren natürlich ganz andere. Wenn einer einfach nur schönen Gesang hören wollte und hohe Cs, dann war er völlig glücklich mit der Tebaldi und nicht sehr glücklich mit der Callas, ganz klar. Renata Tebaldi, das liebliche und liebenswürdige Gegenbild. Und während, die Enthusiastin muss ich jetzt wieder sehr ereifern, während die Tebaldi oft wirklich schön gesungen habe, aber niemals brennend, während sie an die geradezu animalische Phrasierungsintelligenz der Callas nirgends herangekommen, ihr auch an Virtuosität weit unterlegen gewesen sei, während sie auf der Bühne verglichen mit Callas, die Enthusiastin begreift es nicht, wie man das je habe verkennen können. Und da der Skeptiker die Brauen hebt, dürfe sie ihm eine Kleinigkeit vorführen. Verdi, Troubadour, vierter Akt, das sogenannte Miserere. Leonora bange um ihren vom Tod bedrohten Geliebten. Er solle der Nüchterne sagen, was er bei Tebaldi höre und was bei Callas. In der Tat sehr wenig Siege gegen Callas. Also sobald man anfängt, andere Sängerinnen mit Callas zu vergleichen, was dramatische Intensität und Darstellung angeht, verlieren die meisten gegen Callas. Jürgen Kesting. Man behauptet, ich habe Rivalen. I am attributed of having rivals. I'm afraid I haven't. It's not being immodest that I say this. But my rivals cannot be considered such if they sing certain operas of Puccini. And very few other composers who do not require the virtuosismo. Don't be shocked, dear public. Nicht schockiert sein, verehrtes Publikum. Die Callas hat nicht nur provozierend gesungen, sondern mindestens zu ihren Glanzzeiten gelegentlich auch mit schneidender Provokation geredet. My rivals, so-called, only sing, may I say, they say a lot of operas, but I really see that they sing certain operas, maybe four or five or six the most, and they keep on singing those operas over and over again. Man behauptet, ich habe Rivalen, ich fürchte, ich habe keine. Solange die sogenannten Rivalen ein paar Opern von Puccini singen und einiges andere, für welches man keine belkantistische Virtuosität brauche, solange sie nicht über ihr, der Callas, umfassendes Repertoire verfügten, solange sie nicht auf der Bühne agierten wie sie, solange sie nicht arbeiteten wie sie, solange sie nicht vergessene Opern zum Leben erweckten wie sie, solange sie sich nicht der Musik zum Opfer brächten, wie sie. I do not sing four or five operas. I do not take it easy in my work. I work a lot. But, as I say, the day that my so-called rivals will sing the operas I sing, will do the same things I do, on stage will act as I do, will sacrifice themselves as I do, up to then, I do not consider having any rivals. Rivals I do not have. Originalton Callas 1957. Da ist sie vom monströsen Ruhm schon sehr gehetzt. Er sei ja dankbar, der Skeptiker, dass man endlich eine Idee von ihrem Charakter kriege, von ihrer Egomanie, Arroganz. Ja, und die eigentliche Unverschämtheit, die Enthusiastin, die habe natürlich daran bestanden, dass das, was sie über die so-called Rivals geäußert, vollkommen wahr gewesen sei. Sie war unbestreitbar eines der größten Operntemperamente aller Zeiten. Vielleicht kann man bei ihr sogar von Genie sprechen. Rolf Liebermann. Chi cavalca la tigre è una frase storica. Chi cavalca la tigre non può più discendere. Wer den Tiger reitet, kann nicht absteigen. Zu Tode gerittener Topos der Callas-Debatte. Die Tigerin. Maria è stata molto ammirata, ma poco amata. Viel bewundert, wenig geliebt. Genie und Charakter. Der Nüchterne zwinge sie also zu diesem überständigen Thema. Dann wolle sie, die Enthusiastin, es zwar widerwillig, aber doch so formulieren. Es hätten offenbar viele in der privaten Callas-Person ein Äquivalent gesucht ihrer musikalischen und theatralischen Intelligenz und keines gefunden. Es habe sich die Frage, woher sie es eigentlich genommen, für manche, die doch die Arbeit mit ihr als ein Glück erfuhren, nie ganz beantwortet. Eine eigentlich einfache Frau sei sie gewesen, vielsprachig zwar, aber mit wenig Bildung sonst. Überdies eben schwierig, oft hart, tief unsicher, nie wirklich eins mit sich und deshalb unersättlich im Verlangen nach Beweisen der Zuneigung, nach Bestätigung ihrer Einzigartigkeit, Ausschließlichkeit fordernd, Freundschaften kippend beim geringsten Anschein von Zweideutigkeit. Müsse das wirklich griffig gemacht werden in Anekdoten, solle man sich nochmal hinreißen lassen zu platitüdenhaften Bemerkungen über die Bedingungen der Möglichkeit großer theatralischer Exhibition, über den Riss zwischen Kunst und Leben. Offenbar habe es den wie bei anderen schmerzhaft gegeben. Ein Geschöpf, über das die Boulevardpresse zu schweigen hat, weil jeder seiner Sätze, sein Atemholen, sein Weinen, seine Freude, seine Präzision, seine Lust daran, Kunst zu machen, eine Tragödie, die zu kennen im üblichen Sinne nicht nötig ist. Sei also dies nicht genug, dass von irgendwoher in ihr Singen dieser alles durchdringende, körperhaft gegenwärtige Schmerz gekommen sei. Darin die Erinnerung an das Unerfüllte und Unerfüllbare. Ein Abdruck vielleicht von der Utopie des Glücks. Singe sie deshalb womöglich so weit über bloße Oper hinaus. Brenne sich deshalb die Stimme so tief, unverlierbar ins Gedächtnis. Ins Körpergedächtnis der Hörenden. Thank you. Sei also dies nicht genug, dass von irgendwoher in ihr Singen dieser körperhaft gegenwärtige Schmerz gekommen sei. Und weil Maria Callas auf diese rätselhaft durchdringende Weise über die Oper hinaus singt, treibt auch ihr Ruf über die Theaterszene immer weiter hinaus. Alle Welt scharf gemacht auf jeden Atemzug der unerhörten Person. Gnadenlos durchleuchtet als Medienstoff, bietet sie, unfähig zu diplomatischem Selbstschutz und in ihrem Drang nach oben hochgradig naiv, lauter offene Flanken. 1956 inszeniert Time Magazine in einer Titelstory aus Anlass des Callas-Debüts an der Met vor allem den sogenannten Charakter. Ein Spiegeltitel, Primadonna des Jahrhunderts, tut wenig später das Gleiche. Gagengier, Egomanie, wie viel Schuhe und Schmuck, Mutterhass, Callas über Tebaldi, Callas und Zwergpudel, Mutterhass. Mutterhass in den USA ein gigantisches Thema. Amerikanische Kritiker um 1957 bereits reden von einer Hetzkampagne, die gemessen an dem, was Callas zu bieten habe, schamlos und dumm sei. Die Erwartungen, die sich an die Auftritte knüpfen, werden monströs. Und es wächst bei Callas die Angst vor dieser sich überschlagenden Erwartung, die ja oft ahnungslos nach dem Stimmwunder geht, dass sie nicht und immer weniger ist. Erschöpfungen, Krisen gehäuft. Und jede Erschöpfung ein Beweis entweder für Abstieg oder, wenn sie einmal absagt, Verträge zaudernd erwägt, Beweis für Launenhaftigkeit, skandalöse Mentalität. Dear public, please try to see me as a musician that only dedicates herself to music. Don't believe a lot of nonsense that can be said about me. So love me and think of me as an artist. Not as what they paint me as. Weltskandal, der 2. Januar 1958. Maria Callas bricht eine Gala-Vorstellung von Bellinis Norma in Rom nach dem ersten Akt ab. An Bronchitis erkrankt hatte sie um Umbesetzung gebeten, dann aber von einer händeringenden Direktion zum Singen sich nötigen lassen. Es gibt einen Weltskandal von heute kaum mehr vorstellbarer absurder Dimension. Weil neben anderen Zelebritäten auch der italienische Staatspräsident im Publikum gesessen hat, schäumt patriotische Entrüstung gegen die Griechen. Wütende Demonstranten in Rom, auch in Mailand. Die italienische Presse füllt Tage und Wochen lang Seite um Seite. Auch dem Spiegel ist das Großereignis einen Callas-Titel wieder wert. Das italienische Parlament muss die Dreistigkeit der Diva diskutieren. Exzesse der aggressiven Hysterie, die wiederum andere Öffentlichkeiten, zum Beispiel das Tout Paris, zu demonstrativen Exzessen der Huldigung inspirieren, da die Callas nichts anderes tut, als in Orly für einige Stunden zwischenzulanden. Beim Weiterflug verzögert das Verschwundensein eines Zwergpudels den Start der Maschine. Neue Headlines. Ja, sie war, glaube ich, Ende der 50er Jahre die berühmteste Frau der Welt. Mailand, 9. April 1958, der Stoff, aus dem die Legende gemacht ist. Duell. Das erste Auftreten der Callas in Mailand nach dem Rom-Spektakel. Anna Bolena von Donizetti. Bei der Premiere ein Jahr zuvor hatte die Produktion alle Jubelrekorde gebrochen. Jetzt? Beschreibung nach Piero Tosi, Bühnenbildner. Vor der Scala eine protestierende Menge, sichtbar feindselig. Massenhaft Polizei in Bereitschaft. Im Theater überall Zivilpolizisten, Korridore, Foyers, Logen überwachend. Um einen Zwischenfall gleich beim ersten Auftritt zu vermeiden, versteckt Visconti die Callas unter Choristen. Zwei Szenen lang reagiert das Publikum eisig auf sie, den anderen Sängern ostentativ applaudierend. In ihrer dritten Szene, da sie von den Wachen des Königs ergriffen wird, stößt Callas die Wachen mit demonstrativer Heftigkeit zur Seite, wirft sich an die Rampe und spuckt ihren Text ins Publikum. Giudici, ad Anna, Giudici, was so viel heißt wie Gericht über Anna, Gericht. Es sei, so Tosi, kein Theater mehr gewesen. Sie habe ihre Ankläger herausgefordert, mit den Augen niedergerungen. Der Stoff, aus dem die Legende gemacht wird. Und mit sengender Brillanz habe sie gesungen. Thank you. und mit sengender Brillanz habe sie gesungen. Das Publikum am Ende, wie toll, rasend, wahnsinnig. Dann Callas, die Huldigungen entgegennehmend, erhoben von Kraft, Sieg und Herrlichkeit. Jedes Mal, wenn sie vor den Vorhang gekommen sei, sei sie größer und größer und größer geworden. Es berauscht den Erzähler. Draußen noch immer die Polizei, darauf vorbereitet, die Menge in Schach zu halten. Nacheinander seien die Sänger herausgekommen, Callas zuletzt. Sie habe ein langes, schwarzes Chiffonkleid getragen und ihren opulentesten Schmuck, das Gesicht kalkweiß. Langsam, sehr langsam sei sie den langen Weg durch die Scala-Arkaden zu ihrem Wagen geschritten, die Polizisten in hohem Grade verwirrt, da plötzlich Hochrufe und immer mehr aus der Menge kommen. Die Nachricht vom Sieg hat sich draußen verbreitet, die Stimmung gewendet. Die Callas-Trabanten, den Chronisten eingeschlossen, die halbe Nacht in Ekstase. Sei es wahr, der Skeptiker, oder durch Dramatisierung ins grandios Legendentaugliche getrieben, die Enthusiastin, als ob es darauf im Mindesten ankomme. Der kurze Gipfel, die Peripetie, das neue Leben, der lange Abschied. Dieser Carmen war nur für die Schallplatten gesungen. Sie hat niemals Carmen auf der Bühne gesungen. Hätte sie doch. Und andere Mezzorollen. Es hätte noch dauern können. Praticamente, io l'ho sentito dopo il dimagrimento, dopo questo forte dimagrimento, non è che ci sia stata una decadenza vocale. Zum ersten Mal habe sie es nach der Abmagerungskur gespürt, dass Callas Stimme in Gefahr gewesen sei. Giulietta Simeonato, berühmte Mezzosopranistin, mit Callas oft auf der Bühne. Nicht etwa sei es ein Niedergang der Stimme gewesen, nur sei sie subtiler, delikater, fragiler, verletzlicher geworden. Ein bis an die Grenze des Zerspringens geblasenes Glas. Praticamente è diventata più sottile, più delicata, più fragile, più vulnerabile, perché era come un cristallo finissimo che bastava soffiare e si spezzava. Però non si spezzava perché das Glas sei nicht gesprungen, solange sie die Nerven gehabt habe, die Spannung zu halten. Allora si salvava. Aber als sie Onassis begegnet sei, come ha incontrato Onassis, praticamente questo sistema nervoso ha crollato. Ob es tatsächlich so früh dem Ende zugegangen sei als Folge der Abmagerung. Oder weil sie in den Jahren, da sie sich nach oben kämpfte, zu wild, zu exzessiv, zu rücksichtslos gegen ihre Mittel gesungen. Oder ob die Stimme, die Höhe, verbrannt sei im Übermaß des Affekts. Die an beiden Enden brennende Kerze. Ein Topos der Callas Panegyrik. 50 Jahre können sie nicht singen mit der Intensität, wie Callas das gemacht hat. Das haben wir ja an Callas gesehen. Ob sie sich also ins Gesellschaftsleben der Apertin mit dem Onassis gestürzt, weil sie das Ende kommen sah? Oder ob das Ende gekommen sei, weil Disziplin und Askese zerbrachen? Oder ob tatsächlich der sexuell-erotische Mangel die Triebkraft gewesen sei aller verzweifelten Energie. Oder ob sie das ewige Kämpfen satt gehabt habe. Alles war Kampf. Sie war des Kämpfens müde. Endloser Stoff. Und könne man sich, fragt die Enthusiastin den Nüchternen, falls es noch ist, und sich selber, könne man sich Callas vorstellen als friedlich alternde Sängerin? Womöglich hätten Faszination und Erregung auch daher gerührt, dass man auf dem Höhepunkt schon gespürt habe, es würde, es könne nicht dauern. Es sei etwas brennend Kurzes, im Kern schon Versehrtes. Gefragt, was es denn nun mit diesem schrecklichen Menschen Onassis gewesen sei, habe die alte Modemacherin Bicke in Mailand das Abschalten des Tonbandgeräts verlangt wegen eines einzigen Wortes. Il letto, das Bett. Vollkommen verrückt sei sie gewesen, pazza, toll, verliebt wie ein junges Mädchen. Un amour fou. Proprio l'amore, amore, amore. Ah, sagt der Skeptiker. und nicht der Emporkömmlings-Ehrgeiz, auf dem Weg nach ganz oben noch eine Stufe zu nehmen, die zum endgültigen Geld? 1959. Zäsur und Peripetie. Der griechische Tankermilliardär Aristoteles Onassis, ein aus bescheidensten Anfängen nach ganz oben gekommener, auch er, umwirbt die andere griechische Weltberühmtheit mit groß inszenierten Kreuzfahrten und sonstigen Vergnügungsarrangements in einem Augenblick von Erschöpfung, Krise und Stillstand. Kallas, erst 36, steht plötzlich ohne feste Bindung an ein Theater da, in Fehde mit der Direktion der Scala, wegen deren, muss man aus dem Abstand von 30 Jahren sagen, historischer Ahnungslosigkeit. Gefeuert ferner von Bing, dem Intendanten der Met, wegen ihres Zauderns beim Aushandeln der Verträge. Sie will andere Rollen, neue Inszenierungen, scheut, anders als 10 Jahre früher, den schnellen Wechsel zwischen Traviata und Lady Macbeth. Wenn ich Opernintendant gewesen wäre in der Zeit, hätte der Kallas gesagt, hier haben Sie meine Oper, machen Sie, was Sie wollen. Ja, ich meine, die legt man ihr zu Füßen, anstatt Forderungen an sie zu stellen, und so irrsinnige Forderungen. Zäsur und Peripetie. Kallas verlässt ihre nützliche und verödete Ehe, springt in die Liaison mit Onassis, führt zum ersten Mal ein entspanntes Leben, ausgeleuchtet in alle Winkel von den Medien der Welt. Arbeitet weniger, singt weniger, mit nachlassender Stimme, prekär werdender Höhe, eine Weile nur noch Konzerte. Ein Abglanz. Reißt sich noch einmal zu konzentrierter Arbeit hoch, macht Schallplatten, die den heroischen Kampf einer unerreichten Ausdrucksintelligenz gegen den Verfall des Instruments dokumentieren. Und kehrt dann, ohne zu wissen, dass es das Ende ist, 1964-65 noch einmal auf die Bühnen zurück, als Norma und Tosca, in London, New York und Paris, wo sie inzwischen auch lebt. Tosca, vom frühen Zeffirelli gemacht, hinterlässt noch einmal kultische Beschreibungen jeder Geste, jedes Gangs, jedes Blicks. Der Ton sei so gewesen, sagt die Enthusiastin, als hätten Kritiker im Bewusstsein geschrieben, nicht Opernaufführungen beigewohnt zu haben, sondern ahnungsvoll den mutmaßlich letzten szenischen Offenbarungen der Tragödien des Jahrhunderts. Die freilich habe singen müssen gegen die Legende der aufregendsten Tosca der Schallplattengeschichte. Kallas, Di Stefano Gobbi und der Victor de Sabata, 1953. Mir vorstellen wir eine Duse. Aber Norma, die sei für Kallas 1965 heroisches Azar gewesen. Stelle anders als der orchesterüberflutete Puccini, Stimme und Technik ungeschützt aus. Folgerichtig habe Kallas die Tosca, obwohl sie gesungen und dargestellt habe wie niemand sonst, über die Achsel angeschaut. Die Norma hingegen über alles geliebt. Noch einmal habe sie es zwingen, sich beweisen müssen. Den Buhrufen einiger empfindungsloser Materialfetischisten standhaltend, indessen der größere Teil des Publikums, dessen Liebe bezeichnenderweise zugenommen habe mit wachsender Schwäche der Kallas, indessen also der größere Teil des Publikums sich im selektiven Hören geübt und von dem genährt habe, was übrig gewesen sei an allerletzter Intimität und Phrasierungsraffinesse in den mittleren Lagen der Stimme. Mitleid mit dieser Duse, die Süddeutsche Zeitung. Und in der letzten Pariser Norma bricht die Kallas inzwischen von äußerster Fragilität vor dem Ende ohnmächtig zusammen. Singt am 5. Juli 1965 in London noch eine einzige Tosca, 41 Jahre alt. Aber die Enthusiastin, vom Gedanken an die Kallas Norma verfolgt, will noch einmal zurück in die 50er Jahre. Dormono entrambi. Wie habe sie ein Rezitativ deklamiert? jedem Wort sein Gewicht, jedem Vokal seinen Klang gebend. Norma vor ihren schlafenden Kindern. Entschlossen, die Kinder zu töten aus Rache an deren untreuem Vater, aber anders als Medea nicht imstande dazu. Das Ineinander von Schmerz, Hass, Zweifel und Angst. Dormono entrambi, sie schlafen beide. Non vedran la mano che li percuote. Sie sehen nicht die Hand, die sie durchbohrt. Das Umschlagen von Härte in Zartheit. Yeah. hat ihre Mittel strapaziert und hat dabei aber ein Ergebnis erzielt, was in seinem expressiven Wert völlig einzigartig ist. Und dann rechtfertigt das Ergebnis vielleicht auch ein Opfer. Wie sich das sagt. Zwei Pole des Callas-Mythos, die Furie und das Opfer, Medea und La Traviata. Das Opfer kann vom Publikum jetzt vorbehaltlos geliebt werden und sie häuft ja, die Rolle zu füllen, Stoff auf Stoff. In diesem schrecklichen Umfeld, in dem das Leben von ihr stattgefunden hat, zwischen diesen reichen Knackern und diesen unerträglichen, überheblichen, hochstilisierten High Society, das ist ja auch eine Art Wüste. Warum sie in diese Wüste gegangen ist, das hätte sie sicher wahrscheinlich selber nie beantworten können, weil es einfach so passiert ist. Non è stata fortunata come donna. Nein, nicht glücklich gewesen oder geworden, come donna, als Frau. Wie solle sie, fragt die Enthusiastin sich und ihren womöglich verschwundenen Skeptiker, die Geschichte zu Ende erzählen? All dieses illustriertenmäßige und gleichzeitig wirkliche Unglück. Der Onassis, von dem sich die Callas abhängig gemacht, von dem sie habe geheiratet werden, Kinder kriegen wollen, lebenslänglich diese Wünsche nach Normalität in der Exhibition, nach den Wonnen der Gewöhnlichkeit. Der Onassis bekanntlich habe Ende der 60er Jahre nach einer Zelebrität von inzwischen höherem internationalem Kurswert gegriffen, Jacqueline Kennedy. Demütigung. Groß und öffentlich. Und das ganze Unglück immer hinter einer schönen und stolzen Fassade. Alles Wahre und alles Unwahre und alle Banalität stehe längst in den Büchern. Und zu viel Fantasie brauche man nicht. Jede dieser Ausdrucksmöglichkeiten ist in der Person, die sie singt, angelegt, in diesem Menschen. Das muss furchtbar schwer zu ertragen sein, dass man so ein Spektrum in sich hat, nicht? Als Gefühlsspektrum. Und ja, es dann nicht ausdrücken kann mehr. Weil dann blieb das alles drinne. Das Gefühl ist ja nicht weniger geworden nach dem Abbruch der Stimmkarriere. Und monoman seit dem 14. Lebensjahr in die Musik geworfen. Und wenig Kulturgerüst zur Stütze, zur Balance der Verluste. Wobei sie die Enttäuschung natürlich immer verleugnet hat. Sie hat nie lamentiert. Nur trockene Äußerungen wie I lost everything, love, I don't have children, I always wanted children, I lost my voice, so what? Werner Schröter in den letzten Pariser Jahren gelegentlich bei ihr. Und immer Pläne. Filmpläne, Sprechtheaterpläne, Opernpläne. Angebote anbrandend aus aller Welt. Scheitern zumeist an ihrer Angst und Resignation. 1969 der einzige Film, Medea, von Pasolini gedreht und ohne ihr Bewegungselement, die Musik, erfolglos versickernd in den Programmkinos. Eine schwierige kurze Zeit, enge Beziehung zu Pasolini. Bei Callas, wie einige Pasolini-Gedichte es, hochverschlüsselt, reflektieren, mit Erwartungen verbunden, die ihn ängstigen, ihm sein Unmögliches zeigen. Und Heiligsprechung der Callas in den kritischen Zirkeln Ende der 60er Jahre. Das alte Gezeter über die Defekte der Stimme, längst marginal. Sie ist, in der Formulierung von Leonard Bernstein, die Bibel. Das Inbild der universalen dramatischen Künstlerin, die den Opernbetrieb revolutionierend angestoßen habe, wie sonst nur Toscanini. Die nachfolgende Sängergeneration studiert sie, misst sich an ihr, versucht sie auch nachzuahmen, bis in einzelne Phrasierungsgebärden und Gesten. Sie hat für die Oper getan, was Verdi für die Oper getan hat. Visconti. Und die Callas Person ist hinter ihrer grandiosen Legende grandios zu verschwinden, wie etwa die Garbo nicht im Stand. Einmal gelingt ihr das Angemessene. Meisterklassen für junge Sänger an der New Yorker Juilliard School 1972. Das Auditorium voller Berühmtheiten, die Sie sehen wollen, auf Enthüllungen des Geheimnisses warten. Auf ein gelegentliches Aufflammen der seit langem verstummten Stimme, wenn sie zum Exempel dem Rigoletto-Bariton ein paar Phrasen zeigt. Aber dieses reicht nicht, den Drang zu stillen. ahnungslos seltsamerweise, was sie da können müsste, riskiert sie in Turin eine Opernregie. Das Haus will den Namen und scheitert kläglich. Illusion und Verzweiflung, aneinander offenbar wachsend, versammeln sich dann in einer letzten Flucht an die Rampe. Wenn man so aus dem Halb- oder Unbewussten spricht, würde man sagen, jemand, der sich sein eigenes Grab schaufeln will. Wenn man mit einem solchen exhibitionistischen Drang gelebt hat, wie die Maria Callas, und dieser Exhibitionismus kann ja nicht erlöschen in dem Moment, wo die Stimme erlöscht. Denn das ist ja die Persönlichkeit und nicht die Stimme. Und dann veröffentlicht man halt seinen Abschied völlig brutal. Das war ja eine ungeheure Brutalität dieser Auftritte. Für jemanden, der diese Frau geliebt hat, als Sängerin und als Künstlerin vor allen Dingen. Arientournee durch die halbe Welt. 1973-74 mit dem und angezettelt von dem vokal wie finanziell bankrotten Tenor Giuseppe Di Stefano, dem Partner aus triumphalen Zeiten, mit der Klavierbegleitung ferner eines uralten Pianisten, den prekären Zustand der einmal gewesenen Stimme ausstellend, ohne jede Chance der Beschönigung. Jemand, der sich sein eigenes Grab schaufeln will. Und Callas strahlend und Callas Stimme atemlos, wie ein bis auf den Canevas durchgescheuerter Stoff. Nur manchmal in dieser und jener Modulation eine ferne Erinnerung an Maria Callas. Der Nüchterne will was hören davon. Nein, sagt die Enthusiastin, das nicht. Sie konnte einmal, hat Werner Schröter ihr nachgerufen, sie konnte in ihrer Ausdruckskraft die Zeit so lange stehen lassen, bis jede Angst verschwand, auch die vor dem Tode selbst und an dem, was man Glück nennen sollte, ähnlicher Zustand erreicht war. Maria Callas hat noch ein paar Jahre glücklos in ihrer Pariser Luxuswohnung gelebt, immer mehr sich zurückziehend, ihrer Vergangenheit lauschend. Am 16. September 1977 ist sie gestorben, 53 Jahre alt, an, wie es hieß, Herzversagen. Oder auch die alte Signora Bicke in Mailand. È morta di malinconia, di solitudine, di delusione. Oder auch an Melancholie, Einsamkeit, Enttäuschung. Gestorben 4 Jahre nach Ingeborg Bachmann, die ihr den schönsten Nachruf geschrieben hat, aus offenbar allernächster Ferne. Ecco un artista. Sie ist die einzige Person, die rechtmäßig die Bühne in diesen Jahrzehnten betreten hat, um den Zuhörer unten erfrieren, leiden, zittern zu machen. Sie war immer die Kunst. Ach, die Kunst. Und sie war immer ein Mensch. Immer die Ärmste, die Heimgesuchteste, die Traviata. Sie war, wenn ich an das Märchen erinnern darf, die natürliche Nachtigall dieser Jahre, dieses Jahrhunderts. Und die Tränen, die ich geweint habe, ich brauche mich ihrer nicht zu schämen. Es werden so viel Unsinnige geweint. Aber die Tränen, die der Callas gegolten, sie waren so sinnlos nicht. Sie war das letzte Märchen, die letzte Wirklichkeit, deren ein Zuhörer hofft, teilhaftig zu werden. Sie war der Hebel, der eine Welt umgedreht hat zu dem Hörenden. Man konnte plötzlich durchhören durch Jahrhunderte. Es ist sehr schwer oder sehr leicht, Größe anzuerkennen. Die Callas, ja, wann hat sie gelebt, wann wird sie sterben, ist groß, ist ein Mensch, ist unvertraut in einer Welt der Mediokrität und Perfektion. Thank you. Die Callas. Beschreibung einer Leidenschaft von Claudia Wolf. Es sprachen Brigitte Röttgers und Christa Rossenbach. Ton Christa Schaaf, Anita Schumacher. Assistenz Uwe Scharek. Regie Barbara Entrup. Eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin 1987.